Leider, leider schätzt der kleine Kobold Pumuckl Ordnung gar nicht. Und darum hat er auch was gegen die gute Frau Eichinger, die immer beim Schreinermeister Eder putzt. Er hat sich aber inzwischen mit ihr abgefunden und versteckt ihr nur noch in Ausnahmefällen den Putzlumpen. Wenn sie da ist, verzieht er sich einfach hinter einem Bretterstapel, hinter den Frau Eichingers Putzeifer nie dringt. Aber wie ach so oft, wenn man anfängt, sich an jemanden zu gewöhnen, passiert etwas. Die Frau Eichinger brach sich den Arm und konnte etliche Wochen nicht kommen. Das hat den Meister Eder hart getroffen. Er fragte überall herum, ob nicht jemand aushelfen könnte. Er hatte Glück. Eine Frau Singermeier erbarmte sich und versprach, am nächsten Tag schon zu ihm zu kommen. Der Meister Eder war von Herzen froh und hat selbstverständlich dem Pumuckl vorher gut zugeredet. Ich bitte dich um eins, Pumuckl, vergraul mir nicht die Frau Singermeier. Ich bin so froh, dass sie sich aushilfsweise erbarmt. Ich bin kein bisschen froh. Um mich erbarmt sich nämlich nie jemand, wenn ich vor lauter Sauberkeit immer an grässliche Heinzelmännchen und Gartenzwerge und an all sowas denken muss. Ja, und an den Dreck denkst nicht und an mich, gell? An dich denke ich sehr oft, sehr oft. Manchmal denke ich auch an Hobelspäne, aber an Dreck, nein. Also, ich glaube, dass Kobolde an sowas nie denken. Aber ich, und zwar mit Grausen. Also, ich denke an Katzen mit Grausen und an das habe ich ja schon gesagt, ja, an Einzelmännchen und eben an Putzfrauen. Weißt du was? Wir denken jetzt mal beide nichts. Du nicht an den Dreck und ich nicht an die Putzfrauen. Aber Pumuckl, das nützt doch nichts. Die kommt jetzt dann und ich will, dass du die Frau in Ruhe arbeiten lässt. In Ruhe arbeiten? Das geht überhaupt nicht. Also entweder man ruht, also dann arbeitet man ja nicht, oder man arbeitet. Ja. Und dann ruht man nicht. Ja, ist schon gut. Ich meine, in Frieden sollst du sie lassen. Ja, und wer lässt mich in Frieden? Niemand! Niemand! Es wäre ein solcher Friede hier. Ich würde ein bisschen den Staub wegblasen helfen. Ja, und die Fenster? Und da würde ich auch hinblasen an die Fenster. Und bald täten wir nicht einmal mehr sehen, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Ja, dann muss man ja nur das Fenster aufmachen und dann sieht man es ganz genau. Also Pumuckl, was red ich lang? Versprich mir, dass du brav bist, bleibst schön in der Werkstatt herunten, solange die oben in der Wohnung putzt und wenn es herunten putzt, gehst nauf. Kriegst auch ein Schokolade dafür. Herunten? Also wenn sie droben und droben und wenn sie herunten? Ja, und wo krieg ich denn dann die Schokolade? Herunten oder droben? Wo's magst. Herunten und droben. Also von mir und, aus, und, ja. Und ein Stück Schokolade vorher und ein Stück nachher. Nein. Zuerst muss ich schon sehen, ob du auch wirklich brav bist. Ja, und ich muss zuerst sehen, ob Schokolade auch wirklich süß ist. Weil nämlich sonst bin ich am Ende brav und die Schokolade ist kein bisschen süß. Also, gut, ja, schön. Von mir aus. Aber nur ein ganz kleines Stück. Da, so. Oh, die ist wirklich so süß, dass ich so brav sein werde. Ausgemacht. Ausgemacht. Noch während der Pumuckl an seinem Stückchen Schokolade schleckte, kam die Frau Singermeier über den Hof. Der kleine Kobold setzte sich wirklich ganz brav auf Meister Eders Hobelbank und hörte der Begrüßung und Vorstellung zu. Also, das freut mich, dass Sie mir alten Junggesellen aushelfen. Sie wissen ja, wie das ist. Ein Mannsbild ist keine besonders gute Hausfrau. Oh, ja, und ob ich das weiß, Herr Eder. Also, mein Mann selig, wenn der übrig geblieben wäre und nicht ich aus wäre es gewesen. Ja, was ich nicht sagen. Ja, der hat einen Kehrbesen nicht vom Staubsauger weggekannt. Ach, okay. Und was ein Fenster ist, hat er überhaupt nicht gewusst. Okay, ja. Aber jetzt übertreiben Sie ein bisschen. Nein, also, war ja sonst der herzensgute Mann. Also, nichts dagegen zu sagen, aber was einen Haushalt betrifft. Ja, also ich glaube, ich zeige Ihnen zuerst, wo die Sachen alle sind und Sie fangen dann am besten droben in der Wohnung an. In der Wohnung, ja. Ja, ich habe schon alles hergekriegt. Auch die Socken und das kleine Zeug zum Rauswaschen müssen. Ja, was ich vorher noch fragen wollte, Herr Eder, außer Ihnen wohnt niemand da. Nein. Nur zwischen den Kompetenzen, wissen Sie. Nein. Niemand, nein. Ja, und hoffentlich haben Sie keinen Kanarienvogel. Ein Kanarienvogel? Nein. Da wissen Sie, mit Kanarienvögeln habe ich ein solches Pech. So. Die kommen mir alle aus. Nein. Ja, es ist, als ob sie darauf warten, denn, dass sie ein Fenster aufmachen. Und ich mache doch so gerne ein Fenster auf. Ja, also bei mir können sie das Fenster ungehindert aufmachen. So, ja. Auch sonst haben sie nichts Besonderes. Nein. Ich meine, was, auf das man besonders aufpassen muss. Nein, ich hab gar nichts Besonderes. Nicht? Jäckerl, der Schlosser. Servus, Birnbacher. Grüß dich, Franz. Grüß dich. Ja, weil ich gerade vorbeikomme, bringe ich dir das Schloss und die zwei Schlüssel. Was? Ja, warum hast du denn bloß zwei Schlüssel? Ich wollte doch drei Schlüssel haben. Was, drei? Gäbe, er braucht denn drei Schrankschlüssel für ein Schloss? Ja, mein Kunde will's halt so, ne? Drei Schrankschlüssel. Vielleicht haben die auch einen solchen Putakel wie du. Okay. Was? Haben Sie doch einen Dackel, Herr Eder? Ja, Sie haben doch gesagt... Aber nix hab ich. Ich hab doch keinen Dackel. Einen Kobold, oder? Ein Hausgeist? Wir wissen schon so einen, der überall unsichtbar umeinander hupft. Komm, jetzt hör auf damit. Du weißt, dass das zu nichts Guten führt, wenn du darüber redest. Ja, da hat der Herr Eder recht. Über Geister und solche Sachen soll man nie Spaß machen. So ist's, ja. Ich hab ja gar nicht im Spaß drüber geredet, sondern im Ernst. Aber bitteschön, fragen Sie den Herrn Eder. Der kann Ihnen Geschichten erzählen von seinem Zwiedackel. Da was? Sträuben sich Ihnen die Haare. Also weißt du, dass du jetzt damit daherkommen musst, Birnbacher? Also da fürchte ich mich ja gleich. Also so mit übersinnlichen Sachen, da bin ich halt so empfindlich. So. Ja, wenn bei mir daheim der Boden kracht, dann meine ich schon, ich hab's mit Gespenstern zu tun. Nein. Mei, wenn mir mein Mann selig als Geist erscheint. Also beruhigen Sie sich, bei mir tut Ihr Mann selig bestimmt nichts. Ja, Ihr Mann nicht, aber der Puder, der... Jetzt hab ich's. Der Pumuckl! Birnbacher! So viel Geschirr können Sie gar nicht in die Hand nehmen, als dass der Pumuckl nicht alles runterschmeißt. Und Schlüssel finden Sie überhaupt nicht an. Und Himmels wollen, Herr Eder! Lassen Sie Ihnen nichts weismachen. Ich verspreche Ihnen, dass Ihnen nichts runterfällt, was Sie nicht selber runterschmeißen. Ich schmeiß nie was runter. Dann fällt auch gar nichts runter. Und jetzt lassen wir das Thema. Chance, ne, Frau Singermeier? Chance? Ja. Was der Eder für ein Gesicht macht? Der hat selber Angst vor seinem Pumuckl, müssen Sie nämlich wissen. Ja, und jetzt wird's Zeit, dass du gehst. Sonst könnte es sein, dass ich ihn auf dich hetze, mein Pumuckl, Birnbacher, und dann bist du's, der nichts zum Lachen hat. Hören Sie's? Jetzt gibt es schon zu, dass er einen Kobold hat. Birnbacher, sag mal lieber, wann kriege ich jetzt den dritten Schlüssel? In einer Stunde. Gut, das ist ein Wort. Also bis in einer Stunde oder besser noch bis später. Also servus, Birnbacher. Ja, wiederschauen, Franz. Ja, wiederschauen. Und Ihnen viel Spaß bei der Putzerei. Und lassen Sie ihn nicht rausbringen, gell? Wenn plötzlich von Geisterhand alles durcheinander fliegt. Oh, in dem Haus ist wirklich was nicht ganz richtig. Birnbacher, jetzt gehst du aber sonst. Bin schon draußen. Also, jetzt ist mir direkt doch ein bisschen komisch geworden. Frau Singermeier. Aber jetzt lassen wir das Komische und jetzt kommen Sie mit mir rauf in die Wohnung. Während die beiden raufgingen und der Meister Eder die Frau Singermeier in ihre Arbeit einwies, blieb der Pumuckl brav unten in der Werkstatt. Und als der Herr Eder wieder in die Werkstatt herunterkam, saß der kleine Kobold in seiner Schaukel und dichtete. Durch ein Hand von Geisterhand fliegt nichts, denn ich krieg Schokoland. Schokolund im Kobolds Mund ist besser noch in einer Stund. Oh, das ist wieder mal ein sehr schönes Gedicht. Das ist ein Bravheits-Schokolade-Bekomme-Gedicht. Das könnte ich vielleicht so gleich nochmal... So ist brav, Pumuckl. Ja, ich hab schon Angst gehabt, dass dich das saudumme Gerede von Birnbacher zu irgendwas verleiten könnte. Oh nein, das hat mich nur zu einem sehr schönen Gedicht verleitet. Es wird heute überhaupt nichts passieren. Also nicht mal der Boden wird knarren. Ja. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn man mich mit Männern selig verwechselt. Ja, recht hast. Am Schluss tät die Frau Singermeier meinen, wir hätten Gespenster da herin. Dabei haben wir nur die Frau Singermeier herin, die wie ein Poltergeist poltert. Und da hat's vorhin behauptet, dass sie nie was runterschmeißt. Wahrscheinlich hat der Topf jetzt eine Delle. Ja, das ist ein sehr schlauer Gedanke von uns gewesen, dass ich hier unten bleibe, während die Frau Singermeier dort oben sich offenbar wie ein Kobold aufführt. Also weißt du, Türen habe ich noch nie so gewaltig zugeschlagen. Und Töpfe werfe ich ja nur ganz selten hinunter. Also die allerwenigsten Töpfe von deinen Töpfen haben Dellen. Und wenn sie Dellen haben, dann haben sie nicht ver... Jetzt hat's was zerschmissen. Die gefällt mir ja. Wenn die so weitermacht, kostet mich das ein Vermögen. Herr Eder, also wissen Sie, sowas ist mir noch nie passiert. passiert noch nie. Ich ersetze Ihnen ja die Schüssel, die ich runtergeschmissen habe. Aber sowas, na, sowas. Ja. Also es ist gerade wie verhext. Naja, es kann ja jedem mal was passieren, ne? Ja, schon. Also wirklich, ich fange schon an zu glauben, was der Herr vorhin gesagt hat. Es ist, als wäre wenn wirklich ein Kobold im Haus war. Nein, das gebe ich Ihnen mit Schrift und Siegel, dass das kein Kobold war. Die Schüssel ist Ihnen schon selber ausgerutscht. Ach, wenn einmal so ein Dr. Kuckuck gesehen hat. Aber ich bin jetzt mit dem Geschirr fertig. Jetzt wasche ich Ihre Socken raus. Ja. Hab schon das Wasser reinlaufen lassen. Sie, und was soll ich mit Ihren Hosen machen? Sollen die nicht alle einmal aufdämpft werden? Ja. Also wissen Sie, mein Mann Selig war ja mit Hosen sehr genau. Mei, mit den Bügelfalten, die ich mache, da kann man ein Brot schneiden. So scharf sind die. Ja, ich werde es dann einmal probieren, ja. Nein, Herr Eda, wenn Sie lachen, dann erinnern Sie mich so an meinen Mann Selig. Aha. Der hat auch so viel Sinn für Humor gehabt. So. Ja, also ich fühle mich wie zu Hause bei Ihnen, ganz gewiss. Mhm. Ja, das freut mich, aber jetzt sind Sie mir nicht böse. Ich muss da jetzt weiterarbeiten. Ja, ja, ich muss ja auch weitermachen. Sie haben ganz recht. Geh ins Reden, wie man kommt, dann ist aus mit der Arbeit. Ja. Vor allem, wenn man immer an selige Männer denkt und alles fallen lässt und das am liebsten Kobolden in die Schuhe schieben möchte. Kobolden, die so brav sind. Ja, also ehrlich, Pumuckl, wenn du nicht da bei mir herunten gewesen wärst, ich hätte dich auch verdächtigt, weil es alle Daumen lang gescheppert hat. Da, bitte, da sieht man es wieder. Überdeutlich sieht man es ja wohl, wie Kobolde immer und immer verdächtigt werden. Sicher habe ich überhaupt noch nie irgendetwas angestellt. Und du hast immer und immer nur behauptet, dass ich alles herum... Also, Pumuckl, das kannst du mir nicht einreden. An einigem bist du ganz bestimmt... Aber daran ganz bestimmt nicht. Ist was passiert, Frau Singermeier? Ach, das ganze Wasser ist mir übergelaufen. Na sowas, na sowas. Ja, wie ist denn das passiert? Ach, ein Socken ist mir in den Überlaufen reingekommen und... Ach, ja, wo ist denn der Putzlumpen, Herr Eder? Ja, unterm Ausguss muss er hängen. Nein, da ist er nicht. Ja, dann ist er halt im Bad. Nein, da ist er auch nicht. Pumuckl, weißt du, wo er ist? Zufällig. Zufällig hast du mich die ganze Zeit hier ohne Putzlumpen sitzen sehen. Ich kann es leider auch nicht wissen. Nein, das Wasser steht nur so rum da, wenn ich nur den Putzlumpen fände. Also jetzt muss ich direkt selber schauen, wo der Putzlumpen ist. Der muss doch nicht weit sein, ne? Also der Herr Bernbacher hat vollkommen recht. In dem Haus stimmt wirklich was nicht. Das gibt's doch nicht, dass ein Putzlumpen einfach verschwindet. In dem Bad sieht's ja sauber aus. Also, ich verstehe überhaupt nicht, wie ein Socken in den Überlauf reinkommen kann. Das ist wirklich wie von Geisterhand. Wirklich als wenn ein Kobold. Bittchen, hören Sie jetzt auf damit. Da ist ja der Putzlumpen im Putzheimer drin. Den hat bestimmt kein Kobold reingetan. Und den Socken in den Überlauf auch nicht. Also, Mansbe, das sind immer so sachlich. Mein Mann Selig war auch so. Nun täte es mich auch gar nicht wundern, wenn er plötzlich als Gespenst auftauchen tät, zur Strafe. Geh, jetzt hören Sie aber auf. Ihr Mann wird schon nicht als Gespenst auftauchen. Und wischen Sie das Wasser weg, sonst saufe ich noch in der Überschwemmung da. Nein, seien Sie mir nicht böse, Herr Eder. Bitte schön. Ich sag ja schon nichts mehr, Herr Eder. Der Meister Eder ist in die Werkstatt zurückgegangen, wo der Pumuckl noch immer brav in seiner Schaukel saß. Er hat natürlich gehört, was die Frau Singermeier und der Herr Eder miteinander geredet haben. Und so hat er mit hoheitsvoller Miene gesagt. Es ist wirklich nicht zu glauben, wirklich nicht zu glauben, was diese Frau Singermeier alles anstellt. Putzlumpen verstecken, Überlauf verstopfen, Sachen hinunterwerfen. Das kann einem also wirklich auf die Nerven gehen. Na, Pumuckl, jetzt tu nicht nur Gas, okay? Wenn ich sowas mache, dann sind das Koboldspäße. Aber wenn das die Frau Singermeier macht, dann muss ich mich sehr wundern. Jawohl, schließlich hat sie ja keinen Klabautermann als Vorfahren. Hoffen wir es jedenfalls. Ganz sicher bin ich nicht. Du bist nicht sicher? Hoho, also da muss ich euch ja direkt mal vormachen, wie sowas ein echter Nachfahre der Klabauters macht. Nein, Pumuckl, ich bitte dich recht schön, mach uns jetzt nichts vor. Mir reicht die Frau Singermeier vollkommen. Sie macht es ja so, als wäre es ein zweiter Pumuckl. Schon meine Nerven, bitteschön. Und wer schont meine schönen Nerven? Alle meine 217 Nerven sind schon kaputt gegangen. Nur ein ganz, ganz kleiner Nerv, also der allerkleinste und der allerjüngste Nerv, der ist noch heil. Und mit dem... Und jetzt ist mein ganz kleiner Nerv auch noch kaputt. Also das darf ja nicht sein. Wenn ich nicht sicher wüsste, Pumuckl, dass du da bei mir gesessen bist. Vielleicht hat die Frau Singermeier doch einen Klabauter-Vorfahren. Oder vielleicht war auch ihr seliger Mann heimlich ein Klabautermann. Oder... Ah, wo schusslig oder, ist. Oder, Frau Singermeier, ist was passiert? Na bloß der Putzheimer. Oder wir haben einen zweiten Kobold im Haus. Einen unsichtbaren... Geschmorn, red doch nicht so einen Unsinn. Wieso? Und wenn, dann jag ich den so zum Teufel, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Nein, den wirst du nicht verjagen, weil ich dann nämlich einen Freund habe und weil... Gib dir keine Mühe, Pumuckl, das ist jetzt gleich geklärt. Frau Singermeier! Ach Gott, der Putzheimer hat eine ganz kleine Dullen. Eine Delle. Man sieht's ja kaum. Und der neueste Eimer war's ja auch nicht. Ja, es geht nicht um den Eimer. Ich möchte nur gern wissen, ist er von allein runtergefallen oder sind Sie hingekommen? Ich? Ja, ich weiß nicht genau, wie es zugegangen ist. Erinnern Sie sich bitte genau, Frau Singermeier, aber ganz genau. Mein Herr Eder, Sie machen ja direkt ein Verhör. Das ist ja wie bei der Polizei. Sind Sie hingekommen oder ist der Eimer ganz von allein umgefallen? Natürlich bin ich hingekommen. Drüber gestolpert bin ich halt da, schauen Sie her. Ganzen Strumpf haben wir zerrissen. Ja, der Strumpf ist auch wirklich am Eimer zerrissen und nicht von allein. Also, Herr Eder, Sie fragen aber komisch. Von allein passiert doch sowas nicht. Ich wollte mir nur von Ihnen bestätigen lassen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und dass es nicht irgendwelchen Kobolden in die Schuhe geschoben werden kann, weil immer alles von allein geschieht. Aber Herr Eder, ich hab doch mit dem Kobold bloß Spaß gemacht. So. Ich glaub schon ein bisschen an so Geister und so, gell, weil man doch nie was Sicheres weiß. Aber an sowas Blöds wie an einen Kobold glaube ich natürlich nicht. Ein Kobold ist nichts Blöds, sondern... Sondern was? Ein Kobold ist was Nettes. Und für das, was Sie alles angestellt haben, kann er überhaupt nichts. So, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wer von uns glaubt jetzt... Also, bitteschön, lassen wir das jetzt. Donnerle, Franz, da hast du jetzt deinen dritten Schlüssel. Ja, danke schön. Das ist aber jetzt sehr schnell gegangen. No, Frau Singermeier, haben Sie am Eder sein Pumuckl aufgestöbert? Beim Putzen? Ach, Sie mit Ihren Späßen. Okay. Hat Ihnen der Herr Eder was verzeiht? Sieh, das kann er aus dem FF. Da haben wir schon so viel gelacht, gell, Franz? Ja, du hast heute genug angerichtet mit deinen Sprüchen. Und Frau Singermeier fühlt sich schon dauernd von einem Kobold verfolgt. Gehen Sie zu, Herr Eder. Vor so was Kindischem wäre ich mich verfolgt fühlen. Aber, Frau Singermeier, kindisch. Wenn der Pumuckl das hört. Jetzt tern Sie doch nicht so, als ob ich ein Seigling wäre. Erzählen Sie doch Ihre Geschichten im Kindergarten. So bleib bin ich nicht, dass ich nur an Heinzelmännchen, Kobolde und Gartenzwerg glaub. Auch wenn Sie jetzt alle zwei schwören, dass Ihr Gartenzwerg Pumuckl heißt. So, das war ihm jetzt zu viel. Den Blumentopf hat jetzt wirklich der Pumuckl runtergeschmissen. So ein Schmarrn. Mit dem Ellbogen sind Sie selber hinkommen. Nein. Der Eder ist mindestens einen Meter davon entfernt gestanden. Das weiß ich sicher. Ja, dann ist er halt windschief am äußersten Rand gestanden, sodass er das Übergewicht gekriegt hat. Nein. Der ist ganz richtig dort gestanden. So, meinen Sie, ich durchschaue nicht, dass Sie alle beide mich jetzt für dumm verkaufen wollen? Aber das war jetzt wirklich seltsam. Das Spiel mit dem Pumuckl haben Sie und der Herr Eder wahrscheinlich so oft gespielt. Ja. Ja, aber jetzt kann passieren, was will. Mich bringt nichts mehr draus. Und wenn Sie es auch noch so drauf anlegen. Ja, also das wäre mir eine gewisse Beruhigung. So, und jetzt hole ich die Schaufel und den Besen. Du, die haben wir jetzt schön auf die Palme gebracht. Ja, der alte Scherz mit deinem Pumuckl wirkt doch immer wieder. Bärmbacher, red doch nicht allerweil so daher. Mir gehen die Scherben heute allmählich auf die Nerven. Ja, hat denn die Frau Singermeier wirklich so viel geschmissen? Alle zwei, da schmeißen sie mir jetzt meine Sache. Und wenn du so weitermachst, dann verschwindet auch noch alles. Wo hast denn den Kastenschlüssel hingelegt? Ja, da her auf den Tisch. Ja, da ist er aber nicht mehr. Hast denn du eingesteckt? Ja, ich doch nicht. Also, wo ist jetzt der Schlüssel? Du, ich weiß bestimmt, dass ich ihn da hergelegt habe. Hab ich's nicht gesagt. Jetzt geht die Sucherei wieder an. Naja, jetzt reg dich nicht auf, ich such schon. Was suchen Sie denn, Herr Bernbacher? Ja, du wirst ihn nicht finden, da kannst du lang suchen. Ja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Puh, dass der Schlüssel weit weg ist. Was heißt da glauben? Ich weiß, dass ihn der Pumuckl hat. Suchen Sie den Schlüssel? Ja. Den habe ich mit aufgenommen und ihn zu den anderen Schlüssel gehängt, damit er da herunter nicht verloren geht. Also jetzt weiß ich bald selber nimmer, wer wann was tut. Keine Angst, Herr Eder, ich weiß es. So, dann ist es ja gut. Sie können mich ja dann immer aufklären, Frau Singermeier. Herr Eder, wir einigen uns. Ich spiele den Spaß mit. Alles, was mir bei Ihnen passiert, war Ihr Pumuckl. Oh. Aber ich glaube so wenig dran wie Sie beide. Nun, hoffentlich seid ihr mitgekommen, wer nun wirklich an was schuld war. Wo sich doch zu guter Letzt sogar der Meister Eder nicht mehr ausgekannt hat. Ihm blieb nichts anderes mehr übrig, als dem Pumuckl zu fragen, als sie endlich allein waren. Jetzt sag einmal, Pumuckl, das oben in der Küche, das hast du ja nicht sein können. Aber der Blumentopf, bin ich jetzt an den selber hinkommen oder warst du das? Oh, hat man dich mit Heinzelmännchen und Gartenzwergen beleidigt oder mich? Aber Pumuckl, das war doch wirklich nicht notwendig, dass du deswegen mir was herunterschmeißt. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Leute so daherreden. Schon, aber die Leute, die so daherreden, haben meistens keine eigenen Blumentöpfe dabei, die ich hinunterwerfen könnte. Ja, hätte da Zwicken nicht auch genügt? Nein, hätte nicht genügt. Und warum nicht? Weil Zwicken nicht so schön kracht. Ach so. Zwicken zwickt ja nur, aber Krachen kracht. Und für Wut ist Krachen was sehr, sehr Schönes. Und meine Wut war sehr groß. Ich und ein Gartenzwerg. Aber das kommt davon, wenn man zuerst so ungeheuer brav ist. Gleich wird man mit Heinzelmännchen und Gartenzwergen verwechselt. Ja, dafür hätte man Frau Singermeier leicht mit einem Kobold verwechseln können. Das war halt recht anstrengend. Jawohl, das war es. Diese Frau Singermeier wirft nicht nur alles hinunter, sie versteckt auch noch Schlüssel wie zwei Kobolde. No. Da ist mir ja die Frau Eichinger viel lieber. Die tut ihre Arbeit und lässt mich meine Arbeit tun. Deine Arbeit, welche ja, denn? Ja, nun, die Frau Singermeier heute noch obendrein getan hat. Also hinunterwerfen und verstecken und so. Hast recht, Pumuckl. Da kenne ich mich wenigstens immer aus, wer was getan hat. Und das beruhigt doch ungeheuer.